Hallo Mädels, wieder an der Arbeit? Mm. Na, Lillemur? Geschenk für mein Lieblingsmädel. Bitte sehr. Für mich? Tausend Dank, aber das wäre doch nicht Blumen im November. Aber sicher. Wenn auf dieser Welt überhaupt eine Blumen verdient hat, geht's dir gut, Lillemur? Ja, und dir? Tja, ich kann eigentlich nicht klagen. Obwohl die Tage jetzt dunkel und traurig sind. Aber das gilt ja nicht nur für mich. Nein, das gilt nicht nur für dich. Nicht oft konnten sie so miteinander sprechen. So persönlich und vertraulich. Im Lauf der Zeit hatten sie einen privaten Code entwickelt, den Annebrit und Solveig, die beiden anderen Sekretärinnen der Kardiologie, nicht verstanden. Es werden auch wieder lichtere Zeiten kommen, das verspreche ich dir. Du findest wohl für alles eine Lösung. Oh ja, sie wusste genau, worum er sie bat. Wie gern hätte Lillemur sein Gesicht gestreichelt und ihn getröstet, dass bald alles in Ordnung kommen würde. Ich habe hier etwas, das eilt für die Versicherung. Glaubst du, du könntest... Keine schreibt so schnell und fehlerlos wie du. Natürlich, ich mach das sofort. Du bist ein Engel, mein Mädel. Was sollte ich ohne dich bloß anfangen? Lillemur hielt sich an der Tischkante fest. Bald würde er nie mehr etwas ohne sie anfangen müssen. Wie du immer nach Hokans Pfeife tanzt. Blödsinn. Ich wünschte, ihr würdet Dr. Reyerschen sagen. Alle sagen Hokon. Außerdem ist er so süß. Süß? Ein echter Charmeur flirtet wie besessen. Also wirklich? Mich kann er in Grund und Boden bezirzen. Jetzt reicht es aber. Dr. Reyerschen ist ein Mann von Welt. Reg dich ab, Lillemur. Niemand hat behauptet, Dr. Schön und Charmant sei kein Mann von Welt. Im Gegenteil. Ich glaube nicht, dass Hokon ein Schürzenjäger ist. Doch nicht bei der tollen Frau. Lillemur fühlte, wie ihr Hals rot aufflammte. Rita Reyerschen, eine tolle Frau. Sie war Psychologin und sah auch so aus. Doch Solveig entzog sich dem Streit, stülpte die Kopfhörer über und hämmerte auf die Tastatur. Nur Annebrit ließ nicht locker. Er ist ein Aufreißer. Ein gerissener Aufreißer. Du weißt doch, dass er was mit Lena aus der Poliklinik hatte. Schwester Lena ist verheiratet. Als ob das ein Hindernis wäre. Aber Schwester Lena ist so jung. Umso besser. Alles Lügen, Lügen und böse Gerüchte. Nur weil du deinen Mann nicht halten konntest und er mit einer 25-Jährigen abgehauen ist, hast du kein Recht, dein misslungenes Leben zu... Danke, danke, es reicht. Ist wirklich schön, solche Kolleginnen zu Hallo. Haben. Hallo, ich habe die Anamnesen aller Neuzugänge auf... Was ist? Störe ich? Hilde Holm störte immer. Vom ersten Tag an hatte Lillemur die neue Assistenzärztin verabscheut. Sie hasste es, wenn jemand Witze über ihren Namen machte. Und Hilde Holm hatte gleich bei der ersten Begegnung gesagt, Lillemur, Mütterchen, so kannst du doch unmöglich getauft worden sein. Damit war ihr Schicksal besiegelt. Denn Lillemur hatte sofort beschlossen, der Karriere dieser Dame ein vorzeitiges Ende zu bereiten. Ich muss raus, weg von hier. Was in aller Welt ist denn in die gefahren? Eine kleine Kappelei, nichts weiter. Die Arme. Sie muss sich furchtbar aufgeregt haben. Ihr Gesicht hat ja geglüht. Das kennen wir. Habt ihr jemals versucht, sie einfach mal in den Arm zu nehmen? Himmel, nein. Ich glaube, Lillemur ist sehr einsam. Hilde Holm war sicher, dass hinter Lillemurs ewigen Feindseligkeiten nur Unsicherheit und Angst steckte. Ihre gesamte Erscheinung appellierte an Hildes brennenden Wunsch, einem der vielen Stiefkinder des Lebens das Dasein zu erleichtern. Unsinn! Lillemur ist so, wie sie ist. Wir arbeiten seit 10 Jahren zusammen und nehmen uns nicht in den Arm oder bringen uns gegenseitig um. Kleine Kabelei nehmen wir nicht weiter ernst. Und wenn Lillemur wieder aus den Toilettenräumen kommt, wird sie tun, als sei nichts passiert. Glaubt ihr, sie sitzt da unten? Ganz allein? Hilde sah eine einsame und verzweifelte Lillemur, die in den öden Toilettenräumen weinend in einer dunklen Ecke saß. Und sie sah sich selber, wie sie den Arm um die dicke, unförmige Gestalt legte, während Lillemur ihr von einer unglücklichen Kindheit erzählte. Du kannst sicher sein, dass sie in der Toilette sitzt und sich sehnruhig mit Schmalzkringeln vollstopft. Wenn du dich mit Lillemur anfreunden willst, dann solltest du ihr lieber Süßigkeiten anbieten als eine Schulter zum Ausweinen. Wir werden schon noch Freundinnen, Lillemur und ich. Wartet nur ab. Als Lillemur zurückkam, löschte sie heimlich die Kassetten mit den Krankenberichten, die Hilde Holm gebracht hatte. Dann teilte sie dem Stationsarzt mit, dass sie wegen Dr. Holms Unfähigkeit, die Knöpfe des Diktiergeräts zu bedienen, wieder einmal Überstunden machen mussten. Musik Am nächsten Morgen waren die Zeitungen voll mit Berichten über den Mord im Sulway-Viertel. Mord im Sulway? Wer hätte das für möglich gehalten hier bei uns? Totschlag ist überall möglich. Der arme Joachim. Ja, lasst uns hoffen, dass die Familie jetzt Krisenhilfe bekommt. Carsten Worge wohl kaum. Den Zeitungen zufolge soll er der Hauptverdächtige sein. Joachims Vater? Aber sie schreiben doch, er war bei der Arbeit. Es gibt wohl Probleme mit dem Alibi, weil er schon um 7:30 das Haus verlassen hat. Helene Worge trug nur ihren Bademantel und nichts darunter. Wer zum Teufel badet schon in Unterwäsche? Können wir jetzt vielleicht mal aufhören, in den Tragödien der Nachbarschaft rumzustochern? Oder werden in der Klinik Expertenansichten von dir erwartet? Natürlich. Die Bürodamen werden mich durch die Mangel drehen. Du kannst ihnen damit imponieren, dass ich mit Joachim auf die Schule gehe. Ihnen imponieren kann Papa auch ohne deine Hilfe. Und wenn er Hilfe braucht, ruft er Lillemur. Lillemur? Ist das diese schreckliche Dicke, die so aussieht wie einer von den fleischfressenden Dinos aus Jurassic Park? Der mit dem niedlichen kleinen Gesicht und dem riesigen hässlichen Rumpf. Du bist grausam. Die arme Lillemur, die dich vor allen Gefahren und Unannehmlichkeiten beschützt. Von den Anrufen der Ehefrau zum Beispiel. Es kann auch zu viel des Guten sein. Ich komme mir schon vor wie eine Zimmerpflanze. Ich würde gerne mal wie eine Zimmerpflanze gepflegt werden. Aber nicht jeden Tag. Sie hat doch sonst niemanden zum Verhätscheln. Auf der Welt wimmelt es nur so von einfältigen Frauen und du weißt, wie man sie ausnutzt. Ausnutzt? Herrgott, ich habe Lillemor ab und zu Pralinen und Blumen geschenkt, wenn sie unbezahlte Überstunden gemacht hat. Ist das vielleicht ein Verbrechen? Hat Lillemor nicht letztes Jahr zu Weihnachten ihre Mutter verloren? Ihr erstes einsames Weihnachtsfest. Ich finde eigentlich... Oh nein, Mama, bitte kommt nicht. Kommt nicht in Frage. Was seid ihr für Egoisten? Sehr beruhigend, eine Familie mit sozialem Gewissen zu haben. Du kennst Lillemur nicht. Sie kann ein Drache sein. Können wir nicht ein einziges Mal normal Weihnachten feiern? Normal? Als Kind musste ich schon Penner-Weihnachten feiern. Das hat mir sicher geschadet. Geschadet haben dir die 50% Erbanlagen von einem soziopathischen Analphabeten. Ach, ich muss los. Ich bin zum Kino verabredet. Vorher fütterst du deine Fische. Ich kann Lillemur selbst anrufen, Hawkorn. Anständiger wäre es allerdings, wenn du sie einladen würdest. Aber Anstand ist ja nicht deine Stelle. Heiligabend mit Lillemur. Könntest du mich ermorden? Mit dem Gedanken habe ich gerade gespielt. Ich meine das ernst, Hawkorn. Himmel, so eine Frage lässt sich doch gar nicht... Ich wäre dazu imstande gewesen. Damals bei der Sache mit Lena. Musst du immer wieder mit Dingen kommen, die schon eine Ewigkeit her sind? 2 Jahre. Toll. Führst du jetzt Buch darüber? Was ist mit Lena? Siehst du sie noch? Natürlich sehe ich sie. Wir arbeiten im selben Krankenhaus. Aber das ist alles. Ich hätte gedacht... Dass ich Vertrauen zu dir habe? Dazu habe ich keinen Grund. Was ist mit der neuen Assistenzärztin, von der du dauernd redest? Hilde? Was soll mit ihr sein? Schläfst du mit ihr? Du meine Güte, die ist noch so jung. Das hast du bei Anne Solheim auch gesagt. Bitte hör auf, Rita. Ich schlafe nicht mit Hilde Holm und ich habe das auch nicht vor. Komm mir nicht mit Versprechungen. Lass uns aufhören, bevor wir wieder alles kaputt machen. Ich dachte, wir hätten es jetzt gut miteinander. Ja, aber für wie lange? Hawkorn gab auf. Für einen kurzen Moment sah er Rita auf dem Dielenboden liegen, mit einem Messer in der Brust. Ihr großer Mund war endgültig verschlossen. Ich bin sicher, dass es der Ehemann war. Carsten Woge sieht wirklich aus wie ein Mistkerl. Ich finde, er hat traurige Augen. Er muss es gewesen sein. Wer hätte denn sonst die Möglichkeit gehabt, einfach so ins Haus zu kommen? Helene kann doch die Tür selbst geöffnet haben. So früh am Morgen, in Pantoffeln und Bademantel. Für wen denn? Für ihren Liebhaber. In Pantoffeln? Die elegante Helene? Niemals. Ich sage euch, es war Carsten Woge. Tja, vielleicht. Lillemur sagte nichts. Sie sagte nie sehr viel. Aber sie war unzufrieden mit der Arbeit der Polizei. Dass der arme Carsten Worge pflichtbewusst war und morgens überpünktlich zur Arbeit aufbrach, sollte doch für ihn sprechen. Aber nein, in den Augen der Polizei macht ihn das zu einem potenziellen Verbrecher. Und dann die ganze Aufmerksamkeit, die Helene Worge in der Presse zuteil wurde. Das ganze Geschrei war doch wahrlich überflüssig. Zwei Tage später kam es zu einer neuen Entwicklung im Mordfall Helene Worge. 4 Pakistaner waren's. Was? Ein Mann, der seinen Hund Gassi geführt hat, hat 4 dunkelhäutige Männer an sich vorbeistürmen sehen. Wo, wann? Na, am Tatort, zur Tatzeit natürlich. Und warum glaubt er, dass die es gewesen sein müssen? Weil im Sulwi keine Kanaken wohnen und schon gar keine Pakistaner. In diesem Punkt hatte der Mann recht, fand Lillemor. Die 4 Ausländer hatten Helene Worgen nicht umgebracht. Aber dass sie Dreck am Stecken hatten, traf sicher zu. Lillemor freute sich für Carsten Worge. Presse und Polizei richteten ihre ganze Aufmerksamkeit jetzt auf die sogenannte Pakistanerspur. Die sind sicher abgetaucht. Oder sie haben das Land längst verlassen. Oder sie stehen in der Spülküche vom Hilton Hotel. Wieso? Lillemor war so blendender Stimmung, dass sie für Hawkins Arztzimmer eine riesige Yucca-Palme kaufte. Und da entdeckte sie den Brief. Mit L sprechen stand auf dem Umschlag und 3 Ausrufezeichen. Darunter ein großes R mit 3 Fragezeichen. Einladung zu einem Kongress über Blutdruckprobleme in San Francisco für Dr. Horkon Reyerschen und Begleitung. Lillemor ließ sich in den Schreibtischsessel fallen. Wollte Horkon sie dazu einladen? Sollte sie seine offizielle Begleiterin sein? Sie betrachtete noch einmal den Briefumschlag. R für Rita. So musste es wohl sein. Rita war die Frage. Rita war das Problem. Sie nahm einen schwarzen Filzstift und übermalte die Fragezeichen hinter dem R. Dann setzte sie ein Häkchen hinter mit L sprechen. Die kodierte Mitteilung war registriert, die Botschaft verstanden. Was in aller Welt machst du denn hier, Lillemor? Suchst du etwas Bestimmtes? Ich habe das Zimmer ein wenig verschönert. Ich hoffe, du magst Palmen. Horkon konnte Grünpflanzen nicht ausstehen. Aber als er Lillemors erwartungsvollen Hundeblick sah, brachte er es nicht übers Herz, etwas zu sagen. Lillemor, so kann es nicht mehr weitergehen. Wir können nicht auf diese Weise... Nein, ich weiß doch. Es macht mir inzwischen wirklich zu schaffen. Ja, glaubst du denn, das hätte ich nicht begriffen? Ich glaube einfach, wir beide, wir brauchen eine mehr professionelle Beziehung hier am Arbeitsplatz. Natürlich, du hast völlig recht. Ich werde von nun an auf der Hut sein. Wir werden keine unnötigen Risiken eingehen. Ja, da ist noch etwas. Es geht um Heiligabend. Heiligabend? Du bist zum Essen eingeladen. Wenn du willst, meine ich. Bei dir? Ja, bei Rita und Camilla. Und mir. Ach, Horkon. Lillemor konnte es kaum fassen. Wusste er, was er da sagte? Wollte er Rita alles offenbaren? Wollte er verkünden, dass er die Feiertage in Zukunft mit ihr verbringen würde? Sie hatte ihn nur selten so nervös gesehen. Jetzt kam es darauf an, einen klaren Kopf zu behalten. Für sie beide. Danke, Horkon. 1000 Dank, aber nicht in diesem Jahr. Klar, das ist völlig in Ordnung. Es ist noch zu früh. Ja, vielleicht. Aber auf jeden Fall vielen Dank. Aber, Liebe, wenn ich gewusst hätte, dass du so heftig reagierst. Ein Weihnachtsgeschenk bekommst du auf alle Fälle. Danke. Nächstes Jahr, Horkon. In der Damengarderobe wusch sich Lillemor mit kaltem Wasser das Gesicht. Dann schloss sie sich in die Klozelle ein. So kann es nicht mehr weitergehen. Er hatte es ganz offen gesagt. Und sie würde ihre Pflicht tun. Darauf konnte er sich verlassen. Rita musste entfernt werden. Am besten noch vor Weihnachten. 2 Tage später platzte der Ballon. Die Pakistanerspur erwies sich als Reinfall. Es waren gar keine Pakistaner, sondern Palästinenser. Ja, und? Wieso? Sie haben an einem internationalen Fußballturnier teilgenommen. Und deshalb sind sie so gerannt? Quatsch! Sie mussten zur Straßenbahn. Lillemor verfluchte die unechten Pakistaner. Jetzt würde sich die Aufmerksamkeit der Polizei wieder auf Carsten Worge richten. Und er hatte im Fernsehen so hilflos, so verzweifelt gewirkt. Am liebsten wäre sie sofort in den Sulwe gefahren und hätte für ihn die Flecken vom Dielenparkett entfernt, Helenes Kleider zur Heilsarmee gebracht und ein gutes Essen gekocht. Er lebte sicher seit Wochen von Konserven. Hilde Holm braucht mir heute nicht unter die Augen zu kommen. Wieso? Was hat Hilde mit den Pakistanern zu tun? Ich denke, es waren Palästinenser. Halt den Mund, Sulwe! Na, du hast ja eine Laune. Lillemor hatte keine Launen, sie hatte Kopfschmerzen. So stark wie damals in den Wochen vor dem Tod ihrer Mutter. Der Vertrauensarzt hatte was von einem beunruhigend hohen Blutdruck gesagt und dass sie mindestens 30 Kilo abnehmen müsste. Sie war einfach aus dem Sprechzimmer marschiert und nie mehr dort erschienen. Doch die Tabletten, die sie von ihm verschrieben bekommen hatte, hatten zusammen mit den Nerventabletten ihrer Mutter wahre Wunder gewirkt. Die Mutter war eingeschlafen, still und ruhig. Und der Notarzt hatte Infarctus cordis auf den Totenschein geschrieben. Über dem Krankenhaus lastet eine Giftwolke aus Hormonen. Prämenstruelle Furien, wohin ich schaue. Hat eine prämenstruelle Furie dem Kleinen aufs Pfötchen gehauen? Sowas passiert, wenn man sich vom Hormonduft durchs Leben führen lässt. Deine Sarkasmen waren auch schon mal besser. Hat sich vielleicht der Sonnenstrahl Hilde Holm in eine prämenstruelle Furie verwandelt? Hilde Holm verwandelt sich derzeit in ein menschliches Wrack. Sie wird gerade gnadenlos von der Oberfurie Lillemur fertig gemacht. Ach, Hawkorn, bring es endlich hinter dich und fix sie. Wenn ich mit Hilde gefickt hätte, würde ich wohl kaum über sie sprechen. Meine Güte, was für hehre Prinzipien. Hawkorn hatte es satt. Jede Diskussion mit Rita entwickelte sich zu einem Ping-Pong-Spiel, bei dem Hohn und Sarkasmus hin und her jagten. Dabei hatte er an ein Verhältnis mit Hilde Holm noch nicht mal gedacht. Aber vielleicht war die Idee gar nicht so schlecht. Vielleicht sollte er ja sie mit auf den Kongress nach San Francisco nehmen und nicht Lena. Lillemur möchte übrigens nicht zum Essen kommen. Kann es an der Art der Einladung gelegen haben? Ruf sie doch an. Von Cheffurie zu Cheffurie? Eine mehr oder weniger am Heiligen Abend. Ach, herrje, wenn Hildchen das feine kleine Bäuchlein ihres Traumprinzen entdeckt. Scheiß drauf. Oh ja, ich scheiß drauf. Auf Hilde Holm und unser ganzes Drecksleben. Dann tu's doch endlich. Mit lautem Türenknallen verließ Hawkorn das Haus. Als er ins Auto stieg, musste er wieder an die arme Helene Worge denken. Und wieder sah er das gleiche Bild vor sich. Rita, halbnackt, in einer Blutlache, auf dem Dielenboden. Rita tot, eliminiert, plötzlich und unerwartet, nicht durch Krankheit oder eine nervenzermürbende Scheidung. Scher dich zum Teufel! Rita fühlte sich elend. Du Arschloch! Sie hätte Hawkorn schon längst vor die Tür setzen und einen Schlussstrich unter ihre triste Ehe ziehen sollen. Mistkerl! Sie hatte im Zimmer kein Licht angemacht. Der Regen hämmerte gegen die schwarze, spiegelglatte Fensterscheibe. Ein nackter Zweig schlug im Takt der Windstöße gegen die Regenrinne. In der Fensterscheibe sah sie ihr Spiegelbild. Oh. Klein und verängstigt sah sie aus. Jetzt fiel ihr Blick nach draußen in den dunklen Garten. Und da entdeckte sie sie. Die große, unförmige Gestalt mit dem weiten Regenumhang. Sie bewegte sich entlang der Tannenhecke auf das Haus zu. Der Messermörder. Sie wusste nicht warum, aber plötzlich war sich Rita sicher, dass es sich um den Messermörder handelte und dass er es auf sie abgesehen hatte. Ich bin's! Handball ist heute ausgefallen! An diesem Abend weinte sich Lillemur in den Schlaf. Ihre Kopfschmerzen jagten kleine Blitze in ihre Schläfen. Sie hatte es verpatzt. Ich wünschte, Weihnachten wäre schon vorbei. Nur Stress und Unannehmlichkeiten. Oh nein, Weihnachten ist doch so gemütlich. Hallo Mädels. Hm. Hallo Hukon, freust du dich auf Weihnachten? Hm. Hier sind die Anamnesen, wem soll ich sie? Gib sie mir, ich kann sie sofort schreiben, wenn du willst. Mir egal. Was ist denn mit dem los? Lillemur wusste, was mit ihm los war. Hawkorn war traurig und enttäuscht, weil Rita immer noch am Leben war. Aber sie konnte doch nichts dafür, wenn seine Tochter am Dienstagabend nicht mehr Handball spielte. Der Mann hat Probleme zu Hause. Er hat sich bei mir erkundigt, ob ich meine Scheidung einigermaßen gut überstanden habe. So rein finanziell. Hukon will sich scheiden lassen? Oder seine Frau schmeißt ihn raus. Würde ich an ihrer Stelle auch machen. Jetzt reicht es aber. Das wäre ja noch das Schönste, Scheidung. Um Rita Räerschen die Millionenvilla und das Landhaus zu überlassen. Wenn nur endlich diese höllischen Kopfschmerzen nachlassen würden. Lillemur fühlte sich hundeelend. Hallo Lillemur. Hallo. Willst du nicht zur Weihnachtsfeier kommen? Ich würde mich sehr freuen. Ich bin nämlich im Festkomitee, weißt du? Nein. Es wird sicher sehr lustig. Nein. Aber warum denn nicht? Nein, habe ich gesagt. Anne-Britt und Sulveig kommen. Und Hawkorn. Wir sind zusammen im Festkomitee. Oder? Lass Dr. Reherschen in Ruhe. Lillemur ahnte schon lange, dass Hilde Holm auf Hawk und scharf war. Sie konnte ihre Wut nicht mehr unterdrücken. Es hämmerte in ihrem Hinterkopf und der Schweiß lief über ihren Hals. Aber Lillemur, was ist denn los? Lillemur! Annabeth Sulwey! Mit Lillemur stimmt was nicht. Was ist denn los? Sie hat einen Anfall. Wir haben uns ganz normal unterhalten und plötzlich... Lillemur, kannst du sprechen? Nein, das konnte sie offensichtlich nicht. Sie fuchtelte nur wild mit den Händen. Ihr Gesicht war rot angelaufen. Speichel tropfte ihr aus einem Mundwinkel. Wie sie aussieht, mach doch was! Wisst ihr, ob ihr irgendetwas fehlt? Du siehst doch, dass ihr was fehlt. Ich meine, ob sie irgendeine Krankheit hat, Epilepsie oder Diabetes. Nein, doch. Hoher Blutdruck. Sie war mal beim Vertrauensarzt. Nimmt sie irgendwelche Medikamente? Keine Ahnung. Ruf Horkon an, ich hol den Blutdruckmesser. Lasst mich in Ruhe. Lillemur schrie lautlos. Ihr Kopf war ein funkensprühendes Chaos aus Wut, Angst und Schmerzen. Vor ihren Augen flimmerte es. Und als Hilde Holm mit der Blutdruckmanschette und einem Stethoskop wiederkam, wirkte sie eine saure Mischung aus Kaffee und Schmalzkringel über ihre Bluse. Ihr müsst sie festhalten. Ich kann sie nicht untersuchen, wenn sie so um sich steht. Aua! Lillemur! Was ist denn hier los? Lillemur hat einen Anfall. Vielleicht eine hypertonische Krise oder ein Schlaganfall. Was sollen wir machen? Sie lässt mich nicht an sich ran, um ihr den Blutdruck zu messen. Eine Ohrfeige würde wahrscheinlich Wunder wirken. Horkon fand, dass es hier schon von Weitem nach Hormonen roch. Vermutlich hatten sie es mit einem klassischen Anfall von Hysterie zu tun. Endlich konnte Lillemur ihre eigene Stimme wieder hören. Sie klang unnatürlich hoch und undeutlich wie die einer Betrunkenen. Was glotzt ihr denn so? Mach das hier weg. Weg. Weiber. Horkon zog Hilde mit sich aus dem Raum. Komm, Hilde. Er konnte keine weiteren Nervenzusammenbrüche ertragen. Gestern Abend war er zu einer mindestens ebenso rabiaten Rita nach Hause gekommen, die sich in der Küche verbarrikadiert und was von wilden Messerstechern gefaselt hatte. Und dann hatte sie die Scheidung verlangt. Ach, Horkon, ich hatte so schreckliche Angst. Es war bestimmt ein leichter Schlaganfall. Du hast doch Erfahrung. Was sollen wir bloß machen? Sie gegen Tollwut impfen. Was? Ich glaube, wir sollten es mit deiner Tollwutimpfung versuchen. Was meinst du? Sollen wir heute Abend ausgehen und uns mit 2 oder 3 halben abreagieren? Oh, sehr gern. 1000 Dank. Lillemur war krankgeschrieben. Zum ersten Mal in ihrem Leben. Mit ein paar Tabletten täglich konnte sie die Kopfschmerzen in Schach halten. Aber es war schrecklich, dass Horkon sie so gesehen hatte. Mit halb vom Leib gerissener Bluse, erbrochenem auf der Brust und feuchten Flecken auf dem Rock. Wer wagt, gewinnt. Lillemur wollte nicht mehr daran denken. Jetzt galt es zu handeln. Sie hatte beschlossen, das Weihnachtsfest von Carsten Worge zu retten, der immer noch unter Mordverdacht stand und sicher täglich verhört wurde. Der egoistische Horkon konnte ruhig warten. Soll er doch sehen, wo er ohne mich bleibt. Allerdings brauchte sie ein Opfer, ein einfaches, beliebiges Opfer. Wie bei ihrem ersten Testmord verschaffte sie sich mit dem Passwort des Krankenhauses Zugang zu den Dateien des Einwohnermeldeamtes. Ingrid Lünde, Hausfrau. Frau Ingrid Lünde? Worum geht es? Ich komme von der Heilsarmee. Wir kaufen nichts an der Tür. Ich wollte eigentlich mit Herrn Alf Lünde sprechen. Mit meinem Mann? Wieso? Wie Sie vielleicht wissen, vermittelt die Heilsarmee in allerlei schwierigen persönlichen Angelegenheiten. In Erbfragen, Adoptionsangelegenheiten. Und was soll mein Mann damit zu tun haben? Ehrlich gesagt, es geht um brisante und absolut vertrauliche Auskünfte. Und ich habe nicht vor, darüber unter freiem Himmel zu diskutieren. Dann suche ich Herrn Lünde lieber an seinem Arbeitsplatz auf. Um Himmels Willen, nein, nein. Bitte, kommen Sie doch herein. Danke, das erleichtert mir die Sache ungemein. Das Messer durchbohrte die frisch gestärkte Bluse von Frau Lünde. Es durchbohrte Haut und Muskelfasern, die Rippen. Es zerfetzte den pumpenden Herzmuskel, drang in die heiße, blutgefüllte Herzkammer ein. Sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, sanctus, Das Leben ist wunderbar. Hilde Holm war verliebt. Zum ersten Mal in ihrem Leben empfand sie dieses wahnwitzige, unbegreifliche Gefühl, das sie auf der Weihnachtsfeier überwältigt und seitdem nicht mehr losgelassen hatte. Er war ihr Tischherr gewesen. Hatte in der Garderobe gestanden, als sie kam. Darf ich? Hatte feierlich ihren Arm genommen und sie ins Restaurant geführt. Und dabei war es passiert. Oh. Hilde Holm war zur Ballkönigin geworden. Sie war Scarlett O'Hara, schön und auserkoren, mit Red Butler an ihrer Seite. Oh. Ach. Hukon. Hilde. Das Leben ist wunderbar. Dann bin ich wohl auf dem falschen Planeten gelandet. Gott weiß, wer als nächstes mit einem Messer in der Brust daliegt. Es ist entsetzlich. Ich traue mich bald nicht mehr, die Tür aufzumachen. Wenn ich morgens zum Bus laufe, hämmert mein Herz wie verrückt. Der Mörder muss ein kranker Mensch sein. Ach, komm mir doch nicht mit diesem Unsinn. Wir reden von einem Mann, nicht von einer Krankheit. 99% aller Gewaltverbrecher sind Männer. Mord und Vergewaltigung und Inzest, alles Männer. Und wenn das eine Krankheit ist, dann... Aber Anne-Britt, was sollten wir denn machen ohne Männer? Denk doch nur an die Polizei und die Feuerwehr. Es bringt jedenfalls nichts, die ganze Zeit Angst zu haben. Das Leben ist doch eigentlich wunderbar. Für die arme Frau Lünde nicht. Noch keine 3 Monate sind ihre neuen Herzklappen alt. Und da kommt dieses Ungeheuer und sticht hinein. Auch Lillemor dachte an Frau Lünde. So wie die Krankenkassen sparen mussten, waren die neuen Herzklappen zweifellos eine schlechte Investition gewesen. Aber woher hätte sie das wissen sollen? Und vielleicht konnten künstliche Herzklappen ja sogar mehrmals benutzt werden. Dieses Schwein, dieses sadistische Schwein von Mann. Na, es ist ja noch nicht sicher, ob es wirklich derselbe war. Blödsinn, selbst die Polizei hat das inzwischen kapiert. Lillemor konnte sich nicht mehr beherrschen. Sie hatte die sogenannten Expertenaussagen restlos satt. Ein Frauenhasser mit Gefühlsstau, impotent und unterlegen, mit dominierender Mutter hatte in der Zeitung gestanden. Nichts als Gefasel und Geschwätz. Selbstverteidigung ist die beste Hilfe. Ich habe mich für einen Kurs angemeldet. Hallo, Mädels. Hallo. Anne-Britt will kämpfen lernen. Ach, was du nicht sagst. Du, Hilde. Ja? Ich möchte dir gerne... Was ist denn mit deiner Frau Hukon? Hat die keine Angst vor dem Messerstecher? Ein Selbstverteidigungskurs wäre genau das Richtige für sie. Wenn Rita ihrem Mann einmal pro Tag in die Eier getreten hätte, dachte Anne-Britt, dann wäre Schwester Lena die lange Krankschreibung erspart geblieben. Und jetzt war offenbar die naive Hilde Holm zum nächsten Opfer des Testosteronhelden auserkoren. Tja, vielleicht keine dumme Idee. Ich werde ihr davon erzählen. Alle Knaben sollten mit 14 Jahren kastriert werden. Die werden dann auf jeden Fall lieb und verschmust. Ich weiß noch, dass unser Kater unerträglich war. Er trieb sich nächtelang herum und kam mit halb abgerissenen Ohren nach Hause. Aber nach der Kastration war der reine Teddybär. Und du, Lillemor? Womit amüsierst du dich in deiner Freizeit? Selbstverteidigung oder Kastration? Aber Doktor Rierschen, sei lieb zu Lillemor, bitte. Seit ihrem hysterischen Anfall behandelte die ganze Station Lillemor wie ein rohes Ei. Hawkon hatte diese neurotischen Frauenzimmer satt. Aber Hilde sollte ihn nicht für einen gefühllosen Mistkerl halten. Nicht jetzt, wo er dafür gesorgt hatte, dass sie zu dem Adventskongress nach London eingeladen wurde. Entschuldige, Lillemor, das war nur ein Witz. Regt euch ab, Mädels. Lillemor und ich, wir haben eine ganz besondere Beziehung. Schon seit Jahren sind wir wie ein Herz und eine Seele. Nicht wahr, Lillemor? Wenn sie doch bloß etwas sagen würde. Hawkon sah die wütenden roten Flecken auf ihrem Hals und fragte sich, ob er zu weit gegangen sei. Mutig legte er die Arme um sie und drückte sie kurz an sich. Alles klar, mein Mädel. Hilde Holm war hingerissen von so viel menschlicher Wärme und Offenheit. Sie spürte einen heißen Sog im Bauch. Hawkon, hast du einen Moment Zeit? Ja. Ich muss dich etwas fragen. Natürlich. Ich meine, es geht um einen bestimmten Fall. Natürlich. Meine Fresse. Was für ein Mistkerl. Da ist ein Sadist am Werk, der 2 unschuldige Frauen ermordet hat. Und dann reißt dieser Wicht noch Witze. Hawkon hat das doch nicht böse gemeint. Er ist nur... ein bisschen kindlich. Jetzt reicht es. Ihr lasst Dr. Reyeschen in Ruhe. Alle beide. Mehr sag ich nicht. Lillemors Schulter glühte. Sie spürte noch immer das Gewicht seiner Hand. Er hatte sie umarmt. Vor aller Augen. Jetzt war es kein Geheimnis mehr. Wenn sich nur nicht diese freche Hilde Holm dazwischen gedrängt hätte. Sie war ja offensichtlich krank vor Neid. Frauen wie sie sollte man so schnell wie möglich unschädlich machen. Aber jetzt musste erst einmal das Problem Rita gelöst werden. Wie viele Leute hast du eigentlich zu dieser Weihnachtsfeier eingeladen? Die ganze Klinik? Waschlappen. Warum willst du das wissen? Weil mich interessiert, über wie viele verkaterte Logiergäste ich am Sonntagmorgen stolpern werde. Wirklich witzig. Eigentlich wusste Hawkon gar nicht, ob er sich noch auf die Reise nach London freute. Hilde Holm hatte das gesamte Touristenprogramm auf ihrer Liste, von Madame Tussaud bis Westminster Abbey. Und am Freitagabend das Musical Les Miserables. Durch diese Kitschsuppe hatte er sich schon mit Rita und 2 Jahre später mit Lena gequält. Hey, träumst du schon vom ersten Guinness oder was? Hä? Wann geht deine Maschine, habe ich gefragt. In genau 1 Stunde und 50 Minuten. Ich will mich nicht scheiden lassen. Aber ich will es. Wirklich? Rita, ich habe einfach das Gefühl, dass wir zusammengehören. Ich glaube nicht, dass es noch etwas Besseres gibt. Nein? Nein, sicher nicht. Sollte er vielleicht mit Hilde Holm leben, die noch vor ihrem 30. Geburtstag ein Kind haben wollte? Ein Leben als frisch bekehrter 50-jähriger Vater im 2. Durchlauf? Etwas Peinlicheres konnte er sich nicht vorstellen. Was treibt ihr hier eigentlich? Streiten oder knutschen? Egal, ich möchte mir beides nicht ansehen müssen. Ich nehme an, du willst mir einen Kuss geben und mir viel Vergnügen in London wünschen. Ich wollte dich nur an die Reitstiefel erinnern, die du für mich kaufen sollst. Ich habe nichts versprochen. Und hier habe ich eine Liste, damit du dir im Duty-Free-Shop nicht den Kopf zerbrechen musst. Moment mal, junge Dame. Ich fahre zu einer Fachtagung nach London, nicht zum Einkaufen. Wenn du willst, kann ich gern die Sache ankreuzen, die ich unbedingt haben muss. Augencreme gegen Falten. Sag mal, bist du verrückt? Du bist 15. Es ist wichtig, die Haut schon früh zu pflegen. Kauf dir Oil of Olas. Das reicht. Na super. Die Pille wollt ihr mir schon aufschwatzen. Aber bei der Hautcreme gibt's Probleme. Hey, was ist mit meinem Kuss? Muss los. Du bekommst das Sorgerecht. Mir genügt Besuchszeit alle 14 Tage. Danke gleichfalls. Ich bin dafür, weiterhin zu teilen. In guten und in bösen Zeiten. Rita, wir müssen uns das in Ruhe überlegen, Hawkon. Jetzt ist nicht der richtige Moment. Soll ich dir auch was mitbringen? Nein, danke. Ich habe noch einige Liter Eternity im Schrank aus deiner großen Reisephase vor 2 Jahren. Rita, ich habe vielleicht meine Fehler... Wirklich? Darauf wäre ich nie gekommen. Aber ich bin fähig, mich zu verändern. Vielleicht. Aber zuallererst fährst du nach London und ich veranstalte eine mark- und beinerschütternde Weihnachtsfeier. Ich freue mich schon aufs Nachhausekommen. Du bist unmöglich. Mein Mädel, am liebsten würde ich diese blöde Reise absagen. Du hast nur noch 20 Minuten, um zum Flughafen zu kommen. Ist dir das klar? Zum Teufel mit dem Flughafen. Wollen wir nicht lieber ins Bett gehen? Los, geh schon. Meinst du, ich will dich bei meiner Weihnachtsfeier als Anstandswauwau dabei haben? Na gut, dann nicht. Oder sag mal, wie wär's mit deiner schnellen Nummer hier in der Küche? Danach kann ich dich fahren. Du spinnst. Das war ernst gemeint. Das eine Mal möchte ich die treu sorgende Gattin spielen. Nein, ich glaube, wir lassen das. Ich nehme den Wagen und führe mich nicht weiter in Versuchung. Amüsier dich am Samstagabend. Hawkon? Ja? Fährt Hilde Holm mit nach London? Oh, verdammt, Rita. Und das bedeutet? Hör auf, mach jetzt nicht alles kaputt. Muss ich mit dem Taxi zum Flughafen fahren, um eine Antwort zu bekommen? Hilde Holm fährt nach London. Du! Hilde Holm und 60 weitere Internisten. Arschloch! Hoffentlich stürzt ihr über der Nordsee ab. Ich wünsch es dir. Rita war die Einzige auf der Welt, die von seiner Flugangst wusste. Hawkon verließ das Haus, ohne sich noch einmal umzudrehen. Rita, bitte! Geh endlich nach Hause, Torgir! Ich will doch nur reden! Ich bin müde, ich will schlafen! Torgir wollte offenbar nicht schlafen. Auf jeden Fall nicht allein. Wie gut, dass sie vor dem Schlafengehen daran gedacht hatte, ihr Zimmer abzuschließen. Open your door, don't hide in the dark. You're lost in the dark, you can't trust. Aufhören! Torgir sah aus wie Leonard Cohen und kannte zu jeder Gelegenheit den passenden Cat Stevens-Song. Außerdem war er Weltmeister im Ohrenküssen. Ritas Gehörgänge waren immer noch triefnass von seinen Liebkosungen. She hangs her head and cries in my shirt. She must be hurt very badly. Blöde Kuh. Der eigentliche Beischlaf war in 2 Minuten erledigt gewesen. Torger war wie ein Kind eingeschlafen, als sie noch auf ihm saß. Nicht, dass Rita es bereute oder sie ein schlechtes Gewissen hatte, im Gegenteil. Sie freute sich schon darauf, Håkon die Einzelheiten zu erzählen. Bitte, Rita, mach die Tür auf. Aber jetzt war sie todmüde und erschöpft. Rita, Rita, sad Rita, Rita. Als Torger endlich aufgab und die Haustür hinter sich zuzog, war sie schon im Land der Träume. Nein. Halb neun? Oh, dieser sadistische Idiot. Aber es war gar nicht Torger, der unten vor der Haustür stand. Es war Lillemor aus dem Krankenhausbüro. Rita war zwar schrecklich verkatert, aber deshalb hatte sie noch lange keine Halluzination. Das wird aber auch Zeit. Was ist denn los? Håkon ist nicht zu Hause. Jetzt mach endlich die Tür auf. Aber was ist denn? Mir geht's nicht gut. Nach der Weihnachtsfeier. Es geht um Håkon. Was? Ist etwas passiert? Es ist wichtig. Lass mich rein. Jetzt gleich. Das war doch einfach zu blöd. Håkon konnte nichts passiert sein, wenigstens nichts Ernstes. Denn dann würde doch nicht Lillemor vor ihrer Tür stehen. Sicher ging es um irgendwelche dämlichen Schreibarbeiten. Rita bedauerte von ganzem Herzen, das Fenster geöffnet zu haben. Der Kater drückte wie ein Bleigewicht gegen ihre Stirn. Was ist denn eigentlich los, Lillemor? Es geht mir nicht so gut. Ich bin ein bisschen... Du hast einen Kater. Was? Du bist eine Schlampe, hast keinen Funken Scham im Leib. Du! Rita sah das Messer nicht. Sie sah nur, wie der erhobene Arm von Lillemor auf sie zukam. Nicht schlagen! Oh, Mama, Hilfe! Lillemor dankte ihrem Schöpfer für die ungewöhnlich große Geduld, die er ihr geschenkt hatte. Als die versoffene Rita endlich aufgewacht war, hatte sie gerade aufgeben wollen. Und wie das Haus ausgesehen hatte. Wie ein Schweinestall. Sie würde einen Putzdienst beauftragen müssen. Aber jetzt musste erst mal dafür gesorgt werden, dass Håkon keine Dummheit beging und gleich nach Hause fuhr. Er brauchte ein hieb- und stichfestes Alibi. Lillemor sah ihn sofort. Sie musste sich am Papierkorb festhalten, um ihre Fassung zu bewahren. Denn Håkon war nicht allein. Hilde Holm war bei ihm. Hilde Holm, die Schlange, die Verführerin, das raffinierte Luder, die Nutte. Zärtlich küsste Håkon sie zum Abschied. Und da ging Lillemor die ganze Wahrheit auf. Passen Sie doch auf, ich hätte Sie überfahren können. Zum Teufel. Lillemor, was soll das denn bedeuten? Halt's Maul. Was? Halt's Maul und lass mich einsteigen. Jetzt mach schon. Aber was zum Henker? Es war der pure Wahnsinn. Håkon war müde und erschöpft. Zu wenig Schlaf und zu viel Alkohol. Außerdem hatte er Blähungen, weil er in London nicht in Ruhe aufs Klo hatte gehen können. Dauernd war Hilde um ihn herumgesprungen. Und mitten in diesem Chaos tauchte nun auch noch Lillemor auf. Vielleicht würdest du mir eine Erklärung geben? Eine Erklärung? Ja. Du willst eine Erklärung? Das ist wirklich die übelste Unverschämtheit. Was zum Teufel? Du bist durchschaut und das weißt du. Durchschaut? Meinst du vielleicht, ich hätte dich nicht gesehen? Dich und deine kleine Nutte? Herrgott, hast du denn völlig den Verstand verloren? Håkon bezweifelte es keine Sekunde. Meine andere Erklärung konnte es gar nicht geben. Lillemor war geistesgestört. Hör mal, Lillemor. Ich bin müde und kaputt. Ich war auf einem Seminar über Herzkrankheiten in London. Ich weiß, wo du gewesen bist und was du getan hast. Ich habe sie gesehen. Meinst du Hilde Holm? Diese miese kleine Nutte. Sie hat alles kaputt gemacht. Liebe Lillemor. Sag das nicht. Sag das nie mehr. Ich habe sie gesehen. Ja, natürlich hast du das. Hilde Holm war auch in London. Hilde Holm und 60 weitere norwegische Kollegen. Ist das so seltsam? Du Hurenbock. Jetzt reicht es, Lillemor. Das lasse ich mir nicht bieten. Ach ja? Wenn du meinst, du könntest mich erpressen. Halt die Klappe. Von jetzt an bestimme ich, Die kleine Nutte kannst du gleich vergessen. Das ist doch Wahnsinn. Steckst du etwa unter einer Decke mit Rita? Pass auf! Willst du uns umbringen? Jetzt kommt die Reue, was? Bitte, Lillemur, beruhige dich. Wenn du dir um Rita Sorgen machst, dann ist das sinnlos. Rita weiß, wo ich gewesen bin. Und dass Hilde Holm auch dabei war. Wir haben keine Geheimnisse voreinander. Halt die Fresse. Hier abbiegen. Håkon war ratlos. Hier konnte nur noch der Vertrauensarzt helfen. Lillemur musste krankgeschrieben und zur Beobachtung in eine Anstalt eingewiesen werden. Aber er hatte nicht vor, den Psychiater zu spielen. Ich fahre dich bis vor die Tür, Lillemur, aber du musst mir versprechen, dich gleich hinzulegen. Leg dich hin und ruh dich aus. Gib dir keine Mühe, du Heuchler. Du hast mich zum Narren gehalten und das wird nicht ungestraft bleiben. Du bist ja völlig durchgedreht. Und das ist nicht meine Schuld. Ach nein? Bildest du dir etwa ein, dass ich tatenlos zusehe, wie die kleine Nutte bei dir einzieht, so wie deine rothaarige Vogelscheuche unter der Erde ist? Du bist nicht nur verrückt. Bösartig bist du auch. Meinetwegen. Erzähl das ruhig der Polizei. Schieb ruhig mir die Schuld zu. Das ist wohl kaum ein Fall für die Polizei. Jetzt rechts. Lillemur war schlecht. Die Kopfschmerzen störten sie beim Denken. Sie musste nach Hause und ihre Gedanken in Ordnung bringen. Sie durfte jetzt keinen Fehler machen, durfte sich nicht von ihrer Enttäuschung überwältigen lassen. Im Grunde hatte sie Håkon doch in der Hand. Das Spiel ist aus, Håkon. Entweder wirst du wegen Beihilfe zum Mord angeklagt oder wir folgen unserem ursprünglichen Plan und du tust, was ich dir sage. Bitte erspare mir deine Zwangsvorstellungen. Komm mir nicht auf die Tour. Überleg dir lieber, was du der Polizei erzählen willst, wenn du nach Hause kommst und sie findest. Hör jetzt auf zum Teufel. Was bildest du dir eigentlich ein? Dass du mir Angst machen kannst? Ach so? Du willst den Ahnungslosen spielen? Glaubst du, das kauft die Polizei dir ab? Den armen, unschuldigen Ehemann, der nichts ahnt, von seiner Fickreise zurückkehrt und seine Frau tot in der Diele findet? Was zum Teufel redest du da eigentlich? Frag doch Carsten Worge. Frag ihn, wie die Polizei ihn behandelt hat. Carsten Worge? Carsten Worge, ja. Lillemur, um Gottes Willen, ist etwas passiert mit Rita? Oh, mein Kopf! Was machst du denn? Mein Kopf! Raus! Mach, dass du rauskommst! Das wirst du büßen! Das sag ich dir! Håkon versuchte, sich zu beruhigen. Das war doch alles psychotisches Gewäsch. Wahrscheinlich schlief Rita noch. Er würde zu ihr ins Bett kriechen und sich an sie schmiegen. Und am Abend, wenn Camilla vom Schullandheim nach Hause käme, würde er ihnen die Geschenke geben. Als er vor dem Haus hielt und das Gepäck vom Rücksitz nahm, sah er das Messer. In der Diele schlug ihm ein süßlicher, muffiger Geruch entgegen. Dann rutschte er in der Blutlache aus, die sich auf dem Boden gebildet hatte. Rita starrte ihn aus weit offenen, leblosen Augen an. Ihr großer Mund war geschlossen. Lillemur musste sich erbrechen. Ihr Körper glühte und ihre Stirn war schweißnass. Vom Badezimmer schleppte sie sich aufs Sofa. Sie wollte wegen Håkon nicht traurig sein. Ich habe ihm keine Möglichkeit gelassen, alles zu erklären. Sie hat ihn verführt, dieser freche Dirne. Mit mir fährt er nach San Francisco. Als sie den Streifenwagen hörte, wusste sie sofort, dass es um Håkons Alibi ging. Mein Liebster, mein armes Herz. Saß er allein und verzweifelt in einer Zelle im Untersuchungsgefängnis? Dachte er vielleicht, sie würde ihn im Stich lassen? Als sie versuchte, die Tür zu öffnen, traf sie ein gewaltiger Schlag. Ihr Körper schien von Kopf bis Fuß gespalten zu werden. Ihre rechte Seite verschwand ganz einfach. Sie fiel, spürte aber nicht, wie sie auf dem Boden aufschlug. Ihr Körper schien ihr nicht mehr zu gehören. Kommt rein, bitte. Sie formte diese Worte in ihrem Kopf. Sie spürte, dass ihre Lippen sich bewegten. Aber kein Laut war zu hören. Kommt rein. Nach einigen Minuten hörte sie, wie der Wagen angelassen wurde. Dann war alles still. Lieber Gott, nun schlafe ich ein. Schicke mir ein Engelein, das es treulich bei mir wacht durch die ganze lange Nacht. Fingerübungen von Mai B. Lund, aus dem Norwegischen von Gabriele Hefs. Es spielten Lillemur, Brigitte Janner, Dr. Håkon Reiersen, Felix von Manteuffel, Rita Reiersen, Leslie Morton, Dr. Hilde Holm, Verena von Beer, Anne Britt, Astrid Meierfeld, Solveig, Katrin Angerer, sowie Gerd Warmeling, Ingeborg Metschinski, Susanne Kaps und Conny Wolter. Erzähler Friedhelm Tock. Ton Bernd Friebel. Technik Sabine Winkler. Regieassistenz Katrin Martin. Hörspielbearbeitung und Regie Irene Schuck. Produktion Deutschlandradio Berlin 2001.